Kapitel 14, Großmama. So wie ich den Ballsaal verlassen hatte, zischte ich ab wie ein Blitz. Ich flitzte den Korridor entlang, sauste durch die Halle und den Leseraum und in die Bibliothek und den Rauchsalon und erreichte das Treppenhaus. Schon sprang ich die Treppe hinauf, wobei ich mit größter Leichtigkeit von einer Stufe zur anderen hüpfte, weil ich mich immer so dicht wie möglich an der Wand hielt. »Bist du bei mir, Bruno?« wisperte ich. »Genau hinter dir«, flüsterte er zurück. Das Zimmer meiner Großmutter und mein eigenes lagen im 5. Stock. Das war ein ganz schöner Aufstieg. Aber wir schafften ihn, ohne einer Menschenseele zu begegnen, weil natürlich alle den Aufzug benutzten. Im 5. Stock rannte ich den Gang entlang bis zur Tür vom Zimmer meiner Großmutter. Ein paar von ihren Schuhen stand zum Putzen vor der Tür. Bruno war neben mir. »Was machen wir jetzt?«, fragte er. Plötzlich sah ich ein Zimmermädchen, das auf dem Korridor auf uns zukam. Ich merkte sofort, dass es diejenige war, die mich beim Hoteldirektor verpetzt hatte, weil ich weiße Mäuse hielt. Das war deshalb niemand, dem ich in meiner gegenwärtigen Lage in die Quere kommen wollte. »Rasch«, zischte ich Bruno zu, »versteck dich in einem dieser Schuhe.« Ich hüpfte in den einen und Bruno hüpfte in den anderen. Ich wartete nun, dass das Mädchen an uns vorüberginge. Das tat sie aber nicht. Als sie die Schuhe erreicht hatte, bückte sie sich und hob sie auf. Dabei schob sie ihre Hand genau in denjenigen Schuh, in dem ich saß. Als einer ihrer Finger mich berührte, biss ich zu. Es war natürlich idiotisch, aber ich tat es ganz instinktiv, ohne nachzudenken. Das Zimmermädchen stieß einen Schrei aus, den man auf allen Schiffen draußen auf dem Ärmelkanal gehört haben muss, und sie ließ die Schuhe fallen und stürmte den Korridor entlang. Die Tür meiner Großmutter ging auf. »Was ist denn um Himmels Willen hier draußen los?«, fragte sie. Ich schoss zwischen ihren Beinen in ihr Zimmer und Bruno folgte mir. »Mach die Tür zu, Großmutter«, rief ich. »Rasch, bitte rasch!« Sie schaute sich um und erblickte zwei kleine braune Mäuse auf dem Teppich. »Bitte mach die Tür zu«, flehe ich. Und diesmal sah sie mich wirklich sprechen und erkannte meine Stimme. Sie erstarrte und stand vollkommen reglos da. Alle Teile ihres Körpers, ihre Finger und ihre Hände und ihre Arme und ihr Kopf wurden plötzlich so steif wie bei einer Marmorstatue. Ihr Gesicht verlor alle Farbe und wurde blasser als Marmor. Und ihre Augen öffneten sich so weit, dass ich ringsherum das Weiße sehen konnte. Dann fing sie an zu zittern und zu beben, und ich dachte schon, sie würde ohnmächtig werden und umkippen. »Bitte mach schnell die Tür zu, Großmama«, sagte ich, »sonst kann dieses gemeine Mädchen ja hereinkommen.« Irgendwie gelang es ihr, sich so weit zusammenzureißen, dass sie die Tür schloss. Sie ließ sich dagegen fallen, starrte mich mit ihrem toten, blassen Gesicht an und schlotterte am ganzen Leib. Ich sah, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen und die Wangen herunterrannen. »Wein doch nicht, Großmama«, sagte ich. »Es könnte alles viel schlimmer sein. Ich bin Ihnen ja entkommen. Ich lebe noch und Bruno lebt auch.« Ganz, ganz langsam bückte sie sich und nahm mich in die eine Hand. Dann nahm sie Bruno in die andere Hand und setzte uns beide auf den Tisch. Mitten auf dem Tisch stand eine Schale mit Bananen und Bruno war mit einem einzigen Satz drin und begann sofort, die Zähne in eine Banane zu schlagen, um an das süße Fruchtfleisch zu kommen. Meine Großmutter klammerte sich an der Lehne ihres Sessels fest, um sich zu fassen, aber sie ließ mich auch dabei nicht aus den Augen. »Setz dich doch, liebste Großmama«, sagte ich. Sie sank kraftlos in den Sessel. »Oh, mein Schätzelchen«, murmelte sie, und jetzt strömten ihr wirklich die hellen Tränen über die Wangen. »Oh, mein armes, süßes Herzchen, was haben Sie nur mit dir gemacht?« »Ich weiß, was Sie gemacht haben, Großmama, und ich weiß auch, was ich bin, aber das Komische ist, es macht mir ganz ehrlich fast gar nichts aus. Ich bin nicht mal wütend. Ich fühle mich im Grunde genommen richtig wohl. Ich weiß, ich bin kein Junge mehr und werde nie wieder einer sein, aber solange du da bist und für mich sorgst, ist alles in Ordnung.« Das sagte ich nicht, um sie zu trösten. Ich sprach die Wahrheit. Genauso fühlte und dachte ich. Ihr meint jetzt vielleicht, es sei ja doch merkwürdig, dass ich nicht auch weinen musste. Ja, es war wirklich merkwürdig. Ich kann es einfach nicht erklären. »Natürlich werde ich für dich sorgen«, murmelte meine Großmutter. »Wer ist der andere?« »Das war ein Junge, der Bruno Jenkins hieß«, erklärte ich ihr. »Sie haben ihn zuerst erwischt.« Meine Großmutter zog eine frische, lange, schwarze Zigarre aus einem Etui in ihre Handtasche und steckte sie sich in den Mund.

Sie streckte die Hand aus und nahm mich vom Tisch und setzte mich auf ihren Schoß. Dann begann sie mir ganz sachte das weiche Fell auf meinem Rücken zu streicheln. Das war ein schönes Gefühl. Was willst du denn wissen, mein Schätzelchen? Fragte sie. Ich kann nicht begreifen, sagte ich, wieso Bruno und ich immer noch genauso reden und denken können wie vorher. Er ist doch ganz einfach, erwiderte meine Großmutter. Sie haben dich ja nur schrumpfen lassen und dir 4 Pfoten und ein Fell gegeben, mehr nicht. Offensichtlich sind sie nicht dazu imstande, dich ganz und gar in eine Maus zu verwandeln. Du bist noch immer du selbst, du steckst nur in einer anderen Hülle und du verfügst, Gottlob, immer noch über einen Verstand und deine Gefühle und deine Stimme. Dann bin ich also in Wirklichkeit gar keine gewöhnliche Maus, sagte ich. Ich bin eine Art Mäusemensch. Vollkommen richtig, erwiderte sie. Du bist ein Mensch im Mausgewand. Du bist etwas ganz Besonderes. Wir saßen für ein paar Augenblicke in tiefem Schweigen da, während meine Großmutter fortfuhr, mich mit einem Finger sanft zu streicheln, während sie die andere Hand für ihre Zigarre brauchte. Das einzige Geräusch im Raum stammte von Bruno, der weiter zwischen den Bananen in der Schüssel herumfuhrwerkte. Ich war jedoch nicht müßig, während ich so friedlich auf ihrem Schoß saß. Meine Gedanken rasten wie verrückt. Mein Gehirnkasten sauste und dröhnte, wie es noch nie in meinem ganzen Leben getan hatte. Großmama, sagte ich schließlich, es kann sein, dass ich eine Idee habe. Ja, mein Schätzelchen, was ist es denn? Die Hoch- und Großmeisterhexe hat Ihnen gesagt, dass die Zimmernummer 454 hat. Stimmt's? Es stimmt, erwiderte sie. Naja, mein Zimmer hat die Nummer 554. Meins? 554 ist im 5. Stock, dann muss also ihrs 454 im 4. Stock sein. Das ist sicher richtig, antwortete meine Großmutter. Glaubst du denn nicht auch, dass dieses Zimmer 454 direkt unter Zimmer Nummer 554 liegen müsste? Das ist überaus wahrscheinlich, erwiderte sie. Diese modernen Hotels sind alle wie aus dem Baukasten angelegt. Was hätten wir davon, wenn das stimmte? Würdest du mich bitte auf meinen Balkon tragen, damit ich runterschauen kann? Bat ich. Alle Zimmer im Grand Hotel hatten eigene kleine Balkönchen. Meine Großmutter trug mich also durch mein Schlafzimmer auf meinen Balkon hinaus. Und dann schauten wir beide sofort auf den Balkon unter uns. Also, wenn das wirklich ihr Zimmer ist, sagte ich, dann gehe ich jede Wette ein, dass ich irgendwie runterklettern und reinkommen könnte. Nur damit sie dich abermals erwischen, sagte meine Großmutter, das werde ich nie und nimmer erlauben. In diesem Augenblick, sagte ich, sitzen alle Hexen unten auf der Sonnenterrasse und trinken Tee mit dem Hoteldirektor. Die Hoch- und Großmeisterhexe kommt bestimmt nicht vor 6 oder kurz vor 6 zurück. Dann wollte sie nämlich die Zutaten für dieses widerwärtige Rezept den Alten geben, die nicht mehr auf die Bäume klettern können, um Grunzereier zu suchen. Und was denkst du dir, wenn du es wirklich schaffen solltest, in ihr Zimmer zu kommen? Fragte meine Großmutter, was soll dann passieren? Dann würde ich versuchen, das Versteck zu finden, wo sie ihren Vorrat an Mäusemacher aufhebt, und wenn ich es schaffe, dann würde ich ein Fläschchen stehlen und dir herbringen. Könntest du das schleppen? Ich glaube schon, es ist ein sehr kleines Fläschchen. Vor dem Zeug graust mir, murmelte meine Großmutter. Was würdest du damit anfangen, wenn du es schaffst, es hierher zu bringen? Ein Fläschchen reicht für 500 Leute, erklärte ich. Damit könnte man allen Hexenweibern da unten mindestens eine doppelte Dosis verpassen. Wir könnten sie alle in Mäuse verwandeln. Meine Großmutter sprang mindestens 5 Zentimeter hoch in die Luft. Wir standen draußen auf meinem Balkon und von da ging es 1 Million Meter senkrecht in die Tiefe, und als sie ihren Luftsprung machte, fiel ich ihr fast aus der Hand und übers Geländer. »Pass doch auf mich, Großmama«, keuchte ich. »Was für eine Idee«, rief sie, »das ist fantastisch, das ist ungeheuerlich, du bist ein Genie, mein Schätzelchen.« »Das wäre doch was, nicht wahr?«, sagte ich, »das wäre doch wirklich was.« »Und auf einen Schlag wären wir alle Hexen in England los«, rief sie, »und die Hoch- und Großmeisterhexe wäre auch dabei.« »Wir müssen das einfach versuchen«, sagte ich. »Hör mal«, sagte sie und ließ mich vor lauter Aufregung fast wieder über das Geländer fallen. »Wenn wir das zustande brächten, dann würde es der größte Triumph in der ganzen Geschichte der Hexerei sein.« »Wir haben dazu aber noch ziemlich viel zu tun«, bemerkte ich. »Natürlich haben wir da noch viel zu tun«, sagte sie. »Und damit können wir gleich anfangen. Nehmen wir nur mal an, du könntest eins von diesen Fläschchen ergattern. Wie würdest du das in ihr Essen mischen?« »Das können wir uns später überlegen«, sagte ich. »Lass uns auch erst einmal versuchen, überhaupt an den Stoff heranzukommen. Wie können wir ganz genau rauskriegen, ob das da unten wirklich ihr Zimmer ist?« »Das werden wir sofort überprüfen«, rief meine Großmutter. »Komm mit, wir dürfen keinen Augenblick mehr verlieren.« Während sie mich in der einen Hand trug, eilte sie aus dem Schlafzimmer und durch den Korridor, wobei sie bei jedem Schritt mit dem Krückstock auf dem Teppich pochte. Wir gingen die Treppe runter, ein Stockwerk tiefer bis zur vierten Etage. Rechts und links waren die Zimmertüren, auf die Nummern in goldenen Zahlen aufgemalt waren. »Hier ist es«, sagte meine Großmutter, »Nummer 454.« Sie rüttelte an der Tür, natürlich war sie verschlossen. Meine Großmutter schaute sich nach rechts und nach links um und musterte den langen, leeren Hotelflur abschätzend. »Ich glaube, du hast recht«, sagte sie, »dieses Zimmer liegt fast genau unter deinem.« Sie marschierte den Korridor wieder zurück, wobei sie die Zimmertüren zählte, die zwischen dem Zimmer der Hoch- und Großmeisterhexe und dem Treppenhaus lagen. Es waren 6. Sie stieg wieder zum 5. Stock hinauf und zählte dort auch die Türen. »Sie wohnt direkt unter dir«, rief meine Großmutter aus. »Ihr Zimmer liegt genau unter deinem.« Sie trug mich in mein Schlafzimmer und ging abermals auf den Balkon hinaus. »Das da unten ist ihr Balkon«, verkündete sie. »Und was noch besser ist, die Tür von ihrem Balkon ins Schlafzimmer steht sperrangelweit offen. Wie willst du da runterklettern?« »Keine Ahnung«, antwortete ich. Unsere Zimmer lagen an der Vorderseite des Hotels und schauten zum Strand und zum Meer herüber. Direkt unter meinem Balkon, tausende von Metern unter mir, konnte ich einen Staketenzaun mit emporragenden Eisenspitzen erkennen. Wenn ich abstürzte, war es aus mit mir. »Ich hab's«, rief meine Großmutter. Mit mir in der Hand rannte sie in ihr eigenes Zimmer zurück und begann, in der Kommode herumzuwühlen. Sie kramte ein blaues Wollknäuel heraus, der Faden endete an 4 Stricknadeln und einer halbfertigen Socke, die sie für mich gestrickt hatte. »Dies ist genau richtig«, sagte sie. »Ich steck dich in die Socke und lass sie zum Balkon der Hoch- und Großmeisterhexe hinunter. Aber wir müssen uns beeilen, dieses Ungeheuer kann in jedem Augenblick in ihr Zimmer kommen.«